Die Ausländer, die die D-Werke besuchten, schätzten den Genossen Kim Jong-un hoch, der mit erhabener Einstellung zum Volk als seine Natur eine Geschichte der grenzenlosen Liebe und Aufopferung schreibt. Der Leiter der Delegation der Fernosten-Zweigstelle der Russischen Akademie der Wissenschaften sagte, er habe während seines Besuches in Korea es Volodyrung erlebt, dass alle menschlichen, materiellen und technischen Potenzen des Staates für den Wiederaufbau der nördlichen Katastrophengebiete im Bezirk Nordhamgyong mobilisiert und eingesetzt wurden und dass sich die ganze Armee und das gesamte Volk für den Wiederaufbau der Überschwemmungsgebiete erhoben. Diese in der Welt beispiellose feierliche Szene der einmütigen Geschlossenheit sei der glühenden Liebe von Genossen Kim Jong-un, der für das Volk alles einsetzte, zu verdanken. Ein Mitglied der Delegation der Jugendgesellschaft Addis Abeba in Äthiopien betonte, in der Welt gäbe es viele Staatschefs, die für das Volk arbeiten. Aber solchen Staatsführer wie Kim Jong-un, der das Volk hochachte, liebe und für das Volk sein ganzes einsetze, kenne die Geschichte nicht. Der Leiter der russischen Kinderferiengruppe hob hervor, alle Bauwerke überall in Korea seien für das Volk errichtet worden. Obwohl er sich in Korea kurz aufgehalten habe, habe er die Politik von Kim Jong-un für Gewichtlegung auf das Volk und seine erhabene Liebe zum Volk am eigenen Leib erfahren.